Hier auf Blumenbetten kosen, beut holder mir die zarte Wange da. Den grauen Kopf besteck ich dir mit Rosen und küsse dir dein langes, schönes Ohrenpaar. Wo ist Bohnenblüte? Hier. Ah, ja. Kratze mir den Kopf, Bohnenblüte. So, ja. Und wo ist der Monsieur Spinnweb? Ah, mein lieber Monsieur Spinnweb, kriegen Sie doch Ihre Waffen zur Hand und schlagen Sie mir dort die rotbeinige Biene auf einem Dieselkopfe tot. Ja, so, ja. Und nun, lieber Monsieur, bringen Sie mir den Honigbeutel. Wo ist denn der Monsieur Senfsamen? Ja. Monsieur Senfsamen, geben Sie mir die Pfote, Monsieur Senfsamen. Was benehmen Sie?